Abschnitt 5 aus Berlins Drittes Geschlecht von Magnus Hirschfeld. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Auch der folgende ausführliche Bericht eines keuschen Uraniers über das erste Erwachen seiner Liebe, errührt von einem mir bekannten Studenten her, der sich noch nie sexuell betätigt hat, bestätigt den Satz, dass sich der homosexuelle Trieb wohl in seiner Richtung und Bedeutung, nicht aber in seiner Naturwüchsigkeit, von der normalsexuellen Liebe unterscheidet. Ich bin in dem Sündenbabel Berlin aufgewachsen, habe mit vielen gleichalterigen Kameraden eine öffentliche Schule besucht, bin sogar in einer Pension gewesen, wo es sicher nicht zart herging, und habe mir trotzdem, gerade in sexueller Beziehung, merkwürdig lange meine Kindlichkeit bewahrt. Ich habe nie wie andere Kinder Vergnügen daran gefunden, darüber zu reden und zu grübeln, woher die Kinder kommen. Ich hatte sogar eine merkwürdige Scheu, deren Ursachen mir noch jetzt unerklärlich sind, über solche Dinge reden zu hören. So galt ich noch mit 15 Jahren, und zwar mit Recht, unter meinen Kameraden für unschuldig. An den Klapperstorch glaubte ich ja nicht gerade mehr, aber ich hatte keine Ahnung von dem Wesen des Unterschiedes der Geschlechter und von irgendwelchen sexuellen Beziehungen. Natürlich verstand ich auch nichts von den bekannten Witzen, die über dieses Thema gemacht wurden, was am meisten dazu beitrug, den Ruf meiner Unschuld zu verbreiten. In dieser Zeit, ich war 17 Jahre, fasste ich eine eigenartige Zuneigung zu einem meiner Mitschüler, dem Primus der Klasse. Ich war nicht so befreundet mit ihm wie mit meinen speziellen Schulfreunden, und doch hatte ich immer eine ganz besondere Freude daran, einmal mich länger mit ihm zu unterhalten, auf dem Schulhofe mit ihm zusammen zu gehen oder gar einmal in der Stunde neben ihm zu sitzen. Gerade dies erreichte ich zu meinem Schmerz nur selten. Fast immer saß ich Dritter, also noch ein anderer zwischen uns, und ich musste mich begnügen, ihn so oft wie möglich anzusehen, wobei ich mir Mühe gab, das von ihm nicht bemerken zu lassen. Überhaupt nahm ich mich aufs Äußerste in Acht, dass niemand meine Beziehungen zu ihm, die übrigens völlig einseitig waren und blieben, bemerkte. Ich wusste es damals nicht und weiß mir auch jetzt noch keinen rechten Grund dafür anzugeben, warum ich meine Zuneigung jedem Menschen gegenüber und besonders vor dem Geliebten selbst geheim hielt. Ich hatte wahrscheinlich das richtige Gefühl, doch nicht verstanden zu werden, und außerdem war ich mir meines Zustandes selbst nur ganz dunkel bewusst. Ich hätte wohl gar nicht aussprechen und in Worte fassen können, was ich da eigentlich dachte und fühlte. Und doch war es so herrlich schön, sich vorzustellen, wenn wir beide so recht sehr befreundet wären, immer zusammen sein könnten, die Schularbeiten gemeinsam machten und uns nie zu trennen brauchten. Und wenn ich dann abends im Bett lag, malte ich mir alle möglichen Ereignisse aus, die eintreten müssten, damit wir recht eng befreundet werden könnten. Da konnte doch zum Beispiel sein Haus abbrennen, dann würde er keine Wohnung haben und ich würde ihn auffordern, bei uns zu wohnen. Und dann würde er sogar bei mir im Bett schlafen, so dass ich ihn so recht fest umarmen und an mich drücken könnte, um ihm zu zeigen, wie lieb ich ihn habe. Wohlgemerkt, diese Gedanken kamen mir und erfüllten mich mit größter Seligkeit, ohne dass ich eine Ahnung hatte von den sexuellen Beziehungen der Geschlechter. Mein Gemüt war vollständig rein, unverdorben durch unsaubere und schmutzige Geschichten, wie sie andere Großstadtkinder oft allzu früh zu hören bekommen. Meine Fantasie war nicht erregt durch derartige Dinge. Und dennoch kamen mir diese unsittlichen, unzüchtigen Vorstellungen? Nein, es lag nicht das geringste Unsittliche in diesen Gedanken. Konnte gar nicht darin liegen. Und diese Tatsachen, die ich an mir selbst erlebt habe, die ich gefühlt und gedacht habe mit meinem innersten Herzen, sind mir das sicherste und unumstößlichste Beweis dafür, dass in der Homosexualität an sich keine Spur von dem enthalten ist, was Unwissenheit und Unkenntnis hineinlegen wollen. Es sei denn, dass man das Geschlechtliche überhaupt als etwas Unsittliches ansieht, dass man die natürliche Weltordnung anzutasten versucht, indem man das Heiligste im Menschenleben in den Schmutz zieht, dann kann man die gleichgeschlechtliche Liebe gleich mit verdammen. Jetzt weiß ich, dass das, was sich damals in mir abspielte, nichts anderes war als das erste Erwachen der Liebe in einem noch kindlichen Gemüt, das nicht wusste, was in ihm vorging und doch von dieser neuen Herrlichkeit gänzlich erfüllt war. Und wie hier beim ersten Male der Gegenstand meiner Liebe ein männliches Wesen war, so ist es bei mir bisher geblieben. Wenn andere, normale Männer, auf der Straße ein hübsches Mädchen sehen, so blicken sie sich unwillkürlich danach um. Mir ergeht es genauso mit schönen Jünglingen, denen ich ebenso unwillkürlich nachsehe. Trete ich in eine Gesellschaft, komme ich auf einen Ball etc., so geschieht es oft, dass mir ganz unbewusst irgendeiner der jungen Leute, den ich nicht kenne, auffällt und ich ertappe mich nachher dabei, dass ich fortwährend darauf geachtet habe, was der Betreffende tut, mit wem er tanzt etc. etc. Jene erste Liebe wurde nach einiger Zeit abgelöst durch eine andere, größere Leidenschaft, die mich zu einem anderen Mitschüler ergriff, der zwar ein ganzes Jahr älter war als ich, aber in einer tieferen Klasse saß. Ich kann mich darauf besinnen, wie ganz allmählich die ersten Zeichen dieser Liebe bei mir auftauchten, wie ich jede mögliche Gelegenheit benutzte, mit ihm zusammen zu sein, auf dem Schulhofe, auf der Straße, bei den Turnspielen und so weiter. Und dabei war es noch besonders schwierig, diesen Verkehr reger werden zu lassen. Nicht nur, dass er in einer anderen Klasse war, sondern es gab auch eigentlich gar keine gemeinsamen Interessen zwischen uns. Wir hatten keine gemeinsamen Freunde und er war gerade im Kreise meiner nächsten Freunde besonders unbeliebt. Umso auffälliger musste es sein, wenn ich mich mit ihm näher befreundete. Und ich suchte die verschiedensten Vorwände, diese Annäherung zu erklären, nicht nur vor anderen, sondern besonders vor mir selbst, der ich noch immer nicht ahnte, was in mir vorging. Aber gerade in dieser Zeit, ich war 18 Jahre, ging mir das Licht über die wahre Bedeutung der Sache auf, in dieser Zeit, wo ich regelrechte Fensterpromenaden vor seinem Hause machte, die Zeit abpasste, wann er herauskam, um ihm zufällig zu begegnen und an nichts anderes dachte als an ihn. Ja, ich wusste bald, dass ich ihn wirklich und regelrecht liebte, aber es ihm zu sagen, dazu hatte ich nicht den Mut. Ja, ich gab mir sogar noch lange Zeit Mühe, es ihn nicht einmal merken zu lassen. Unser Verkehr wurde aber reger, obgleich ich wusste, dass er sich nicht allzu viel aus mir machte. Ich benutzte jede Gelegenheit, unsere Beziehungen enger und freundschaftlicher zu gestalten, was auch äußerlich gelang, ohne dass es jedoch trotz größter Anstrengungen meinerseits zu einer wirklichen Freundschaft kam. Es lag überhaupt in Kars Wesen, dass er keine Freunde besaß, und so hatte ich in dieser Zeit eigentlich nur einmal Gelegenheit, die Qualen der Eifersucht kennenzulernen. Doch gerade diese Eifersuchtsanwandlung, die mir ordentlich zu schaffen machte, brachte mir gleichzeitig volle Gewissheit über meine homosexuelle Liebe. Schließlich wurde das Gefühl, das mich zu ihm hinzog, so übermächtig und ich wurde der Heuchelei vor ihm und vor mir selbst so müde, dass ich ihm eines Abends, als wir in seinem Zimmer zusammen arbeiteten, um den Hals fiel, ihn mit Küssen überschüttete und ihm alles beichtete. Er nahm diesen Ausbruch etwas verwundert, aber doch ganz ruhig hin, jedenfalls ohne zu begreifen, um was es sich eigentlich handelte. Die nun folgenden Wochen waren die bisher schönsten meines Lebens. Fast jeden Abend waren wir zusammen. Ich half ihm bei allen seinen Schularbeiten, und wenn wir damit fertig waren, saßen wir eng aneinander geschmiegt und sprachen über alles und nichts. Doch es waren leider nur wenige Wochen, denn genau zur selben Zeit stellte sich auch bei meinem K. die Liebe ein, aber nicht zu mir, sondern zu einem kleinen Mädchen. Und wenn ich jetzt nachmittags zu ihm kam, dann hatte er mir von nichts anderem zu erzählen als von ihr. Und auf dem Schulwege sprach er mit mir von ihr, und abends ging ich mit ihm fort dahin, wo er sie treffen wollte, und wartete, bis sie kam, sprach ein paar Worte mit ihr, ging ein paar Schritte mit und verabschiedete mich dann, um die beiden allein zu lassen. Ich war ja überflüssig. Ich kann nicht gerade sagen, dass ich auch hier eifersüchtig war, im Gegenteil. Es floss wohl auch ein Teil meiner Liebe zu K. auf seine Freundin über, da sie es ja war, die ihn glücklich machte. Aber das Herz blutete mir doch, wenn er mir zum Beispiel seine Tagebücher gab, in denen nur von ihr stand, was sie tat und sagte und dachte und wo ich kaum mal mit einem Worte erwähnt wurde. Am meisten jedoch schmerzte mich, dass er sich energisch weigerte, meine Küsse und Zärtlichkeiten weiter zu dulden. Denn gerade weil ich ihm klar gemacht hatte, dass meine Empfindungen zu ihm wahre Liebe seien, weil ich ihn mit allen Mitteln, die mir damals zu Gebote standen, überzeugt hatte, dass meine Liebe zu ihm etwas Berechtigtes sei, wie die zwischen Mann und Weib, gerade darum behauptete er, ihr untreu zu werden, wenn er sich noch ferner von mir küssen ließe. »Freunde können wir ja bleiben«, sagte er, »denn ich habe dich ganz gern, aber nicht anders wie andere Freunde wollen wir sein.« Und so blieben wir Freunde noch 2 Jahre lang, und ich schmeichle mir wenigstens in der ersten Zeit einen recht guten Einfluss auf ihn ausgeübt zu haben. Nicht nur, dass ich ihm bei seinen Arbeiten half, sondern ich versuchte auch, ihm etwas für ihre Interessen beizubringen, als er sie leider besaß, ihn zu veranlassen, sich auch mit wissenschaftlichen, politischen etc. Fragen zu beschäftigen, auf die ihn die Erziehung, die er gehabt hatte, das Milieu, in dem er lebte, und seine eigene Interesselosigkeit bisher nicht hingewiesen hatten. Meine Liebe zu ihm blieb lange Zeit mit unverminderter Stärke bestehen, und noch heute bin ich von dieser Leidenschaft nicht ganz geheilt. Im Laufe dieser Jahre bin ich allmählich auf meine Veranlagung aufmerksam geworden, zuerst wohl nach der negativen Seite hin. Wenn meine Mitschüler allmählich anfingen, von ihren Liebsten zu erzählen, deren Namen in die Schulbänke einzukratzen, bei jeder Gelegenheit ihnen Ansichtskarten zu schreiben, so dachte ich zunächst, besonders da ich immer einer der Jüngsten in der Klasse war, das würde mit der Zeit bei mir auch noch kommen. Und dabei ahnte ich nicht, dass die Zuneigung zu meinem K. nichts anderes als wirkliche, wahrhaftige Liebe war, stärker vielleicht und tiefer, als sie die meisten anderen zu ihren Mädels empfanden. Erst durch einige Analogien, die mir zufällig auffielen, kam nur eine Ahnung des wahren Sachverhalts. Wie jeder richtig Verliebte machte ich meine Fensterpromenaden, ging täglich, so oft wie möglich, und wenn es die größten Umwege kostete, an seinem Hause vorbei und war glücklich, wenn er mal am Fenster stand. So dämmerte es in mir auf, und nun einmal aufmerksam geworden, unwillkürlich weitere Anhaltspunkte suchend, kam ich bald zur Klarheit über mich. Ich entsinne mich zum Beispiel noch genau, welch tiefen Eindruck es auf mich machte, als meine Mutter einmal scherzend zu mir sagte, »Paul, Paul, wer immer so allein spazieren geht, der ist verliebt.« Ich hatte ja tatsächlich meinen Bruder nur darum nicht mitnehmen wollen, um, wenn ich ihn treffen sollte, allein mit ihm zu sein. Ende von Abschnitt 5. Gelesen von Alice Stein, Frankfurt 2024.